Während nun Israel in Sittim verweilte, hob das Volk an, mit den Moabiterinnen zu buhlen. Diese luden das Volk zu den Opfermahlen ihrer Götter, da aß das Volk und warf sich vor ihren Göttern nieder. Und Israel hängte sich an den Baal Peor, da wurde Jahwe zornig über Israel. Und Jahwe sprach zu Mose, versammle alle Häupter des Volks und setze die Schuldigen Jahwe im Angesichte der Sonne aus, damit der heftige Zorn Jahwes von Israel ablasse. Da gebot Mose den Befehlshabern des Volks, ein jeglicher töte die seiner Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Es kam aber einer von den Israeliten herein und brachte eine Midianitin her zu seinen Volksgenossen, vor den Augen Moses und der ganzen Gemeinde der Israeliten, während sie vor der Türe des Offenbarungszeltes jammerten. Als das Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, gewahrte, da trat er aus der Gemeinde hervor und ergriff einen Speer. Sodann ging er dem israelitischen Manne nach in das innere Gemach und durchstach beide, den israelitischen Mann und das Weib, durch ihren Bauch. Da ward der Plage unter den Israeliten Einhalt getan. Es belief sich aber die Zahl derer, die durch die Plage umgekommen waren, auf 24.000. Und Jahwe redete mit Mose also, Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat gemacht, dass mein Grimm von den Israeliten abließ, indem er den Eifer unter ihnen bewies, den ich zu beweisen pflege, und so habe ich die Israeliten nicht aufgerieben durch mein Eifern. Darum verkündige, ich sichere ihm zu, dass ihm Heil von mir widerfahren soll. Und zwar soll ihm, sowie seinen Nachkommen, für alle Zeiten Priesterrecht zugesichert sein, zum Lohne dafür, dass er für seinen Gott geeifert und den Israeliten Sühne geschafft hat. Der getötete Israelit aber, der samt der Midianitin getötet ward, hieß Simri, der Sohn Salus, des Vorstehers eines Geschlechts der Simeoniten. Und das getötete midianitische Weib hieß Kosbi, die Tochter Surs, der war das Haupt einer Sippe, eines Geschlechts, unter den Midianitern. Und Jahwe redete mit Mose also, befehdet die Midianiter und bringt ihnen eine Niederlage bei. Denn sie haben euch befehdet durch ihre Ränke, die sie gegen euch verübt haben in Betreff des Peor und in Betreff ihrer Landsmännin Kosbi, der Tochter des midianitischen Fürsten, die am Tage der wegen des Peor verhängten Plage getötet ward.